Ja, dann begrüße ich euch ganz herzlich hier in der ACC-Galerie zum nunmehr letzten Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution. Ihr wundert euch sicherlich, dass ich hier das Mikrofon in der Hand habe, obwohl im Raum nichts verstärkt wird. Das liegt einfach daran, dass diese Veranstaltung heute beim Freien Radio in Hamburg übertragen wird, beim FSK dort. Und das heißt, dass ich mit diesem Mikrofon auch jetzt die Hörerinnen und Hörer in Hamburg begrüße, die dort zuhören und dort an ihren Radiogeräten sitzen und quasi die Möglichkeit haben, uns hier zu folgen in Weimar, in der ACC-Galerie. Und vor allen Dingen für die Leute in Hamburg, aber auch für die unbekannten Gesichter, die ich jetzt hier sehe, würde ich am Anfang einfach ein paar Worte noch zu der Veranstaltungsreihe sagen, Kunstspektakel und Revolution. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die es als Format schon seit 2009 gibt und ist eine Kooperation von der ACC-Galerie Weimar und dem Bildungskollektiv. Das Bildungskollektiv ist so ein kleiner linker Bildungsverein, der sich mit verschiedensten Themen auseinandersetzt, der in Weimar, Erfurt, Jena Bildungsveranstaltungen organisiert mit so einem Anspruch auf emanzipatorische Selbstbildung im außerakademischen Rahmen. Ich stehe hier quasi als Vertreter vom Bildungskollektiv. Die ACC-Galerie liefert quasi den Rahmen und macht das Ganze möglich. Und man sieht ja daran, dass das mittlerweile seit 8 Jahren jetzt läuft, dass es eine schöne und angenehme Kooperation ist. Kunstspektakel und Revolution ist entstanden als Veranstaltungsformat, weil es in unseren Reihen einfach so ein bisschen ein Interesse gab, sich mit Fragen der Ästhetik auseinanderzusetzen, aber eher kommt aus eigentlich so einem subkulturellen Hintergrund heraus, dass man sich irgendwie bewegt in Punk-Zusammenhängen, in besetzten Häusern, in Sachen, die auf der Straße passieren und so ein bisschen rauer sind und man dann irgendwann das Bedürfnis bekommt, okay, man hat hier mit Formen zu tun, mit ästhetischen Formen, die ja auch nicht vom Himmel fallen, die eigentlich auch zum Teil schon anachronistisch sind und man versucht das vielleicht so ein bisschen historisch einzuholen und zu gucken, wo kommt man eigentlich selber her und wie kann man vielleicht auch über das, was man jetzt gerade macht, hinausgehen durch so eine Reflexion. Und so ist diese Veranstaltungsreihe entstanden, als das Vorhaben, sich damit zu beschäftigen, wie könnte eigentlich eine Verbindung von Kunst und Politik aussehen, wie verhalten sich Gesellschaftskritik und Ästhetik zueinander. Und natürlich gibt es vor allen Dingen auch einen historischen Fokus, dass wir einfach in die Vergangenheit immer wieder schauen und danach Bewegungen, Gruppierungen, Einzelpersonen suchen, wo eben revolutionäre Bewegungen, revolutionäre Impulse und künstlerische Bewegungen irgendwie zusammengegangen sind und da eben nach spannenden Punkten zu gucken, gerne auch in randständige Gebiete, die jetzt nicht ganz so bekannt sind. Genau, und in diesem Jahr ist es zum ersten Mal so, dass diese Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution sehr eng inhaltlich gekoppelt ist an die Galerie, an die Ausstellung, die hier in der ACC-Galerie zu sehen ist. Die Galerie, die hier zu sehen ist, das sieht man eher an, dass hier eine Auseinandersetzung stattfindet, die eingebettet ist in ja, diese ganzen Gedenkveranstaltungen zu 100 Jahren Oktoberrevolution. Und das hat dann thematisch einfach so gut gepasst, dass auch der Titel diesmal, also Untertitel von Kunstspektakel und Revolution, diesmal eine Romanze mit der Revolution, was also auch der Titel dieser Ausstellung ist. Wir haben Kerstin Starkemeier eingeladen, die heute aus Berlin zu uns hergekommen ist, weil wir wussten, dass sie sich mit russischer Avantgarde, mit russischen Kunstströmungen auseinandergesetzt hat. Und es ist natürlich so, oder was heißt natürlich, es ist so, dass sie nicht zum ersten Mal im Rahmen von dieser Veranstaltungsreihe hier spricht. Sie hat 2009 hier schon mal gesprochen. Ich erinnere mich da auch dran, weil ich habe sie nämlich auch hier in der Galerie kennengelernt. Ich wurde ihr damals vorgestellt als Künstler und habe ihr dann sehr verschüchtert erklärt, dass ich vorhabe, so eine Veranstaltungsreihe zu organisieren und habe sie eben gefragt, ob sie was zu den russischen Konstruktivisten erzählen könnte. Und das hat sie dann 2009 tatsächlich auch gemacht, wo sie zum Konstruktivismus als Realismus gesprochen hat. Ich glaube, ungefähr 1 oder 2 Jahre später gab es dann nochmal eine Veranstaltung zusammen mit Roger Behrens, wo sie referiert hat über die Realismusdebatten, die es gegeben hat in den 30er Jahren, also in Exilkommunistischen Kreisen, wo der Begriff des Realismus auf einmal zu einem Kampffeld geworden ist. Das steckt vielleicht auch so ein bisschen schon so die Themengebiete ab, mit denen sich Kerstin Starkemeier auseinandersetzt. Also wie gesagt, Kunstgeschichte ist da ein Fokus, russische Kunstströmung, der Begriff des Realismus, zu dem sie lange gearbeitet hat. Sie hat ihre Dissertation geschrieben zum Ende der Kunst. Inzwischen lernst du in Nürnberg an der Akademie der Bildenden Künste am Lehrstuhl für Kunsttheorie und Kunstvermittlung. Ist das richtig? Genau. Und ist aber einfach an zahlreichen Kooperationsprojekten auch immer wieder beteiligt, also wo Künstler, Künstlerinnen und Wissenschaftler, theoretisch interessierte Menschen zusammenkommen. Zuletzt kürzlich in Berlin das Klassensprachenprojekt, Ausstellungsprojekt verbunden mit einer Publikation, was jetzt auch nochmal an einem anderen Ort zu sehen ist. Da kannst du auch noch was zu sagen, wenn du möchtest. Genau. Ich freue mich total, dass wir uns quasi zum dritten Mal hier in dem Rahmen jetzt sehen. Und genau, ich hatte es ja gesagt, du hast halt schon zum Konstruktivismus hier gesprochen und ich glaube, die Anfrage war ja jetzt so ein bisschen zu sagen, okay, wir schauen uns eben die Oktoberrevolution halt irgendwie nochmal an und was für Revolutionen im Rahmen, für ästhetische Revolutionen im Rahmen der Oktoberrevolution stattgefunden haben. Genau, und darauf freue ich mich und übergebe dir das Wort. Vielen Dank. Also, genau, vielen Dank für die Einladung, für die sehr, sehr nette Einführung und fürs wiederholte Einladen. Genau, ich habe, wie gerade schon gesagt, ziemlich lange zu Realismus und Produktivismus und russisch-revolutionärer Kunst gearbeitet, vor allem eben auch in der DIS, die Entkunstung. Artistic Models for the End of Art eben hieß, also die ich in London geschrieben habe, deswegen der englische Titel. Und das Lustige oder lustig, das für mich so ein bisschen das, was ich jetzt so versuche zu manövern, ist, dass ich in der Zwischenzeit so ein bisschen die Seiten gewechselt habe. Also jetzt nicht politisch gesprochen, aber ich habe vom Realismus zum Symbolismus die Seiten gewechselt, weil diese, wie Lukas das auch schon sagte, diese Arbeit am Realismus war halt ganz viel eben auch eine, die so stattgefunden hat in Kollaboration mit Roger Behrens, also mit jemandem, der auch theoretisch arbeitet, aber eben auch mit Künstlerinnen und Künstlern, vor allem mit Johannes Paul Räther, mit dem ich so sehr, sehr viel zu Realismus gemacht, produziert und geschrieben habe. Und das Problem, dem wir uns irgendwann mehr und mehr gegenübergestellt sahen, und wir haben so 2007, 2008 irgendwie so passend zum Einsetzen der Finanzialisierungskrise angefangen, zum Realismus zu arbeiten, ist, dass eben der Realismus, und das steckt halt im Produktivismus, im Proletkult, über den ich heute rede, auch so sehr stark drin, eine Idee davon liegt, dass die Moderne bisher zwar recht schlecht verlaufen ist, aber dass man das verbessern kann und dass man die Moderne zu einem Happy End führen kann, wenn man sie sozialistisch macht oder wenn man sie realistisch macht. Und mit dieser Verstetigung der Finanzialisierungskrise als einer relativ katastrophischen Lebensform weltweit, die sich ja seit 2007 immer mehr verstetigt und vertieft hat in unterschiedlichen Bereichen der Welt, also mit der immer mehr ansteigenden Gewissheit, dass das eine Krise ist, die nicht vorbeigeht, sondern die halt zum Status quo von Normalität geworden ist, veränderte sich eben mehr und mehr auch unsere Einstellung zum Realismus. Nämlich das Problem, dass wir fanden, dass die Gegenwart eigentlich wesentlich mehr nach Manierismus und Symbolismus aussieht als nach Realismus. Und das eben dann auch den Blick auf die Vergangenheit verändert hat und bei mir dazu geführt hat, dass ich mir das Verhältnis von Produktivismus und russischer Revolution und sowas nochmal neu angeguckt habe. Genau. Und darum geht es dann jetzt. Deswegen stimmt der Titel jetzt nicht mehr so ganz, aber der Inhalt bleibt derselbe. Also es geht halt eher wirklich um einen Kampf im Überbau, also einen Kampf gegen die Kunst auch auf eine Art und nicht einen Kampf um die Kunst, weil das, was sich eben sozusagen noch als ein allgemeiner Satz zum Anfang, das, was sich bei mir in der Wahrnehmung grundlegend verschoben hat, ist nicht so sehr die Felder, die ich mir angucke, die sind sehr ähnlich geblieben, aber es geht sozusagen um einen antimodernen Widerspruch. Also ne, das, wo ich mir früher oder wo ich mir auch in meiner DIS noch so sehr, sehr stark angeguckt habe, wie gerade gesagt, was kann passieren, damit es eine Realisierung der Moderne, auch so im Sinne von Adorno und Benjamin, eine Realisierung der Moderne gegen ihre Brutalisierung gibt, würde ich inzwischen argumentieren wollen, dass diese Moderne selbst die Brutalisierung ist. Und dass unterhalb von der Abschaffung der Modernität selbst recht wenig positive Veränderung zu erhoffen ist. In diesem Sinne geht's los. Die Grundthese dieses Vortrags und die wird sich im Verlauf dieses Vortrags immer wieder neu anordnen, ist, der Angriff des Proletkults galt nicht nur der Kunst. Also im Anspruch auf die Entkunstung der Kunst, was der zentrale Anspruch des Proletkults war, in Richtung eben einer allgemeinen ästhetischen Praxis aller Menschen, statt eben nur der Kunstfertigkeit einer weniger, steckte eben immer auch der Angriff auf das Wissenschaftsideal, das im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts den Menschen überhaupt erst zunehmend als individualisierte Funktionseinheit, modernes Subjekt, vereinzelt hatte. Also mit dem Angriff auf die Isolierung der ästhetischen Metamorphosen als Kunst wurde im Proletkult auch der Angriff auf die Isolierung der gemeinschaftlichen Metabolismen als Subjektformen geführt. Es ging um eine grundlegende Dekapitalisierung aller Lebensformen, und zwar eine Dekapitalisierung, die zum Beispiel im Leninismus eben nicht die Moderne selbst als kapitalistisches Phänomen begriff, sondern nur deren wirtschaftliche Ordnung. In diesem Sinne war das Problem auch des leninistischen Sozialismus nicht zuletzt seine Affirmation des Wissenschaftsanspruchs. Und es ist nicht zuletzt dieser, der letztlich auch notwendig scheiterte und sich heute auch immer wieder als Problem seiner Verteidigung präsentiert. Also wo bei Lenin die Moderne aufgrund ihrer kapitalistischen wirtschaftlichen Form kritisiert wird und diese wirtschaftliche Form geändert werden soll, aber sozusagen das im Verlauf der Geschichte bleibt, ist es im Proletkult und gerade eben in den Theorien Alexander Bogdanows, über den ich mehr reden werde, eine andere Grundannahme, und zwar diejenige, dass zu dieser Organisierung des Kapitalismus, die da zu zerstören ist, jeder Teil des Lebens gehört. Also die Wissenschaft genauso wie die Kunst, genauso wie die Ökonomisierung aller ihrer Einzelteile. Dass noch der Mensch selbst, dass noch die Form des Menschen selbst als kapitalistische Form verändert werden muss, weil nur dann eben sozusagen eine andere Form auch von Sinnlichkeit wieder möglich ist. Und eben genau diese Vorstellung von der Revolutionierung als einer Re-Revolutionierung der Sinnlichkeit des Menschen ist was immer wieder wiederkehren wird im Folgenden. Also, statt also einen Vortrag über den Proletkult zu halten, was ich sonst halt häufiger schon mal gemacht habe, anhand von dessen ästhetischen Praxisformen, was sehr produktiv ist und auch hübsch und unterhaltsam, aber dazu gibt es, also zum Beispiel sowas wie diesen Ästhetik- und Kommunikationsband, dazu gibt es ausreichende, schöne und sehr zweckdienliche Literatur, werde ich im Folgenden am Beispiel einiger Schriften Lou Mertens und Alexander Bogdanows aus den 1900, 1910er und 1920er Jahren eben diese Kritik skizzieren. Also zwei Modelle eines antimodernen, eines sinnlichen, eines ästhetischen Materialismus. Darum soll es gehen. Die Wissenschaft im modernen, im bürgerlichen Sinne hat ganz grundlegend das Problem, die eigenen Folgen nicht tragen zu können, sondern sie stets nur thematisch werden zu lassen. Also jede wissenschaftliche Kritik zum Beispiel der Eigentumsordnung, wie bei Lenin, scheitert an dem Subjekt des Selbsteigentums, das sich in ihr ausspricht und zur Selbstabschaffung nicht oder nur in den seltensten Fällen bereit ist. Der Kern des Eigentums ist das bürgerliche Subjekt selbst, also ist das moderne Subjekt, das sein Selbsteigentum hat. Und solange das nicht abgeschafft wird, bleibt die wissenschaftliche Form bestehen und auch das Eigentum bestehen. Auch der Sozialismus bleibt in diesem Sinne immer ein bürgerlicher Modernismus. Denn seine kritische Wissenschaft, für diese immanente Grenze der Kritik im Fall des realisierten Sozialismus, in ein unauflösliches Dilemma, was man als kritische Wissenschaft im Kapitalismus noch als irgendwie charmanten Selbstwiderspruch vor sich hertragen kann, was Menschen wie ich natürlich auch machen, wird in der wissenschaftlichen Realisierung des Sozialismus zum konstitutiven Problem. Der Nachweis der eigenen Wissenschaftlichkeit entzieht er sich letztlich der Selbstrevolutionierung. Daher erscheint es notwendig, den Proletkult eben nicht nur anhand seiner kulturell revolutionären konkreten Praxis nachzuvollziehen, so schön die ist, also ne, mit Maschinenkonzerten und Massentheatern und allem, was dazugehört, sondern eben auch anhand eines grundlegend antikapitalen und darin eben auch in gewissem Sinne grundlegend antimodernen Verständnis des Menschen selbst, was dem zugrunde liegt. Ich will daher einführend kurz die historischen Eckpunkte der Szenerie, also des Proletkults, der scheiternden Szenerie, um die es hier gehen soll, aufstellen, also zur Klärung des historischen Rahmens, in dem ich mich bewege, und dann anhand des Streits zwischen Bogdanow und Lenin 1908 Und anhand von Lou Mertens Schriften über den Proletkult, also Lou Mertens Berliner Schriften über den Proletkult und seine möglichen Folgen in den späten Zehnern, diejenigen grundsätzliche anderen Fährten aufnehmen, die mich auch in der möglichen Aktualisierung dieser kulturrevolutionären Praxis heute als weitaus anschlussfähiger und im gewissen Sinne auch als weitaus notwendiger erscheinen als ein allgemeines Lob des Proletkults, so schön das ist. Der Proletkult, an dessen Gründung eben Alexander Bogdanow maßgeblich beteiligt war und dem auch eben zum Beispiel Wladimir Tatlin, Varvara Stepanova, Alexander Rutschenko, Lyubov Popova, Elitsitsky und so weiter angehört hatten, wurde 1917, einige Tage vor dem endgültigen Ausbruch der Revolution in Petrograd, gegründet und hatte sich 1918 bereits in eine nationale Institution mit über 200.000 Mitgliedern und Studios in ganz Russland verwandelt, also in mehr als 300 Städten. Er war damit sehr schnell, nämlich 1920, größer als die Partei. 1918 wurde der Produktivismus, einem Vorschlag Olga Rosanovas folgend, zur Hauptdirektive des Moskauer Proletkults, und 1919 setzte Anna Dodonova ihn als Leitfaden aller künstlerischen Produktion im gesamten Proletkult durch. Und daher kam auch mein ursprünglicher Titel, weil da hieß es, weil sozusagen diese produktivistische, eine zentrale produktivistische Losung des Proletkults war eben von der Komposition zur Konstruktion und von der Konstruktion zur Produktion. Also es ging um eine schrittweise Abschaffung der bürgerlichen Ästhetik. Der Proletkult war eine urbanisierende Bewegung und ein künstlerischer Beitrag zur Industrialisierung und nicht deren Ausnahme. Also von der Praxis des historischen Proletariats ausgehend, wollte der Proletkult eine Kultur beginnen zu metabolisieren, die zum einen spezifisch proletarisch sein sollte und zum anderen durch die Verallgemeinerung künstlerischer Praxis in eben die allgemeine Produktion des Proletariats selbst auflösen würde, in eine freie Assoziation von Produzentinnen. Also die Idee ist, dass es eben nicht Künstlerinnen und Künstler gibt, die Kunst produzieren und der Rest produziert automatisierte Maschinenteile, die sich wiederholen, sondern dass es eigentlich eine ästhetische, eine allseitig ästhetische Produktion in jedem Bereich des Lebens geben müsse und dass nur so auch einen Fortschritt in allen Bereichen des Lebens und in allen Bereichen der Produktion überhaupt zu erwirken wäre, weil ein ausdifferenzierter oder beziehungsweise ein arbeitsteilig organisierter Arbeitsprozess eben eigentlich nur eine Automatisierung des Immergleichen vorantreibt und keinen metabolistischen Fortschritt im eigentlichen Sinne. Also es gibt da einen sehr emphatischen Fortschrittsbegriff. Hierzu gab es im Proletkult, und deswegen habe ich diese sehr hübsche Grafik als einziges Bild dabei. Der Proletkult hatte dazu Studios für Musik, für Dichtung, Theater, Skulptur, Architektur, Malerei und andere Fächer in unzähligen Fabriken, ja sogar an der Kriegsfront eröffnet, die jeweils innerhalb eines gemeinsamen Curriculums autonom agierten. Und in ihnen wurde eben versucht, die künstlerische und industrielle Produktion durcheinander neu zu bestimmen und die Kunst am Alltag zu messen. Also ne, dass diese Studios in den Fabriken stattgefunden haben, ist eben der zentrale Punkt, weil die nicht ausgelagert waren von der Arbeit, sondern inmitten der alltäglichen Arbeit stattfanden und aus der eine andere ästhetische, künstlerische Form zu gewinnen versuchten. Am 29. Oktober 1917 tritt eben, wie erwähnt, in Petrograd diese erste Konferenz der proletarisch aufklärenden Organisationen zusammen und einberufen wird die von Anatoli Nunacharski. Und schon da nehmen eben 208 Delegierte teil aus Armeen und Bauernorganisationen und aus sozialrevolutionären Parteien. Im Februar 1918 folgt dann die Moskauer Konferenz mit 300 Delegierten. Und gleichzeitig, und das ist eben auch wichtig zu bemerken, gründet sich die futuristische als revolutionäre Bewegung. Also der russische Futurismus setzt ja bereits 1914 an und auch da kennt man so die Namen, so Majakowski ist da immer so der Zentralname, aber auch Malevich hat in dem Zusammenhang was damit zu tun. Und was im Folgenden für die Entwicklung des Proletkults innerhalb des revolutionären russischen Sowjetstaates in den frühen Jahren wichtig ist, ist, dass eben dieser Proletkult nicht eine Gruppe ist, sondern dass es ganz viele Proletkultgruppen gibt, die sich immer wieder zu so Allunionstreffen zusammensetzen. Also das ist eine komplett dezentral organisierte Struktur, zu der ganz unterschiedliche künstlerische Formen gehören. Also es ist keine Stilvereinigung. dass das in der Kunstgeschichte halt hinter Konstruktivismus heißt, ist eine bösartige Vereinfachung des Zusammenhangs, weil dadurch wird es halt zu einem kunsthistorischen Stil und kann in eine Stilgeschichte, ne, in eine allgemeine bürgerlich-kapitalistische Stilgeschichte eingeordnet werden, während der Proletkult als sozusagen vielfältig dezentrale ästhetische Umgangsform mit dem eigenen Leben in keine Stilgeschichte einordnenbar ist. Was es aber dazu parallel gibt, ist eben die futuristische Gruppe mit so Leuten wie Burliuk und eben natürlich auch Majakowski, die eine Zeitschrift herausbringen innerhalb des Proletkults, die die Zukunft heißt, originellerweise. Und die eben in den Diskussionen zwischen Proletkult und Lenin auch immer wieder entscheidend werden. 1918 wird dann von Lunacharsky, der eben sowohl Lenin nahesteht als auch Bogdanow, die Einrichtung einer Abteilung für selbstständige Kultur- und Aufklärungsorganisationen des Proletariats, also des Proletkults, im Volkskommissariat für Aufklärung eingerichtet. Das bedeutet, dass der Proletkult dadurch Teil des neuen Sowjetstaates wird, was Lunacharskys absolute Meisterleistung ist, was aber gleichzeitig auch zu der von da an immer sich weiter ausweitenden Streit zwischen der Partei und dem Proletkult wird. Weil, und man kann das so durchgehen, und ich habe es eigentlich hier auch so ein bisschen nachvollzogen, aber ich glaube, das dauert zu lange, wenn ich das jetzt so ernsthaft nachvollziehe. Es ist so, dass bei jeder dieser All-Unions-Treffen des Proletkults immer wieder sozusagen neue Texte erlassen werden. Auf dem ersten, 1918, ist es gleich so, dass Bogdanow den Vortrag hält, was ist proletarische Dichtung, was ein ganz zentraler Vortrag für die Formierung des Proletkults wurde. Der wurde auch schon 1918 ins Deutsche übersetzt, der wurde im selben Jahr ins Tschechische übersetzt. Es gab eine Internationalisierung des Proletkults, also es gab sozusagen eine sehr gut funktionierende Übersetzungsstruktur, in der diese Texte verbreitet wurden. Und auch in dem Text geht es immer wieder darum, dass die Dichtung sich nur aus der Allseitigkeit des Lebens erheben kann. Also nur, dass die Arbeiterdichtung nicht wie später im russischen Realismus, also im stalinistischen Realismus, sich nur auf den Menschen als Arbeiter bezieht, sondern dass die Vorstellung von Arbeit in eine allgemeinere Idee von einer menschlichen Metamorphose erweitert werden muss. Und dass eben nur aus dieser Metamorphotik eine Dichtung oder überhaupt ästhetische Form entstehen kann. Und sobald die beschränkt wird auf diese Partitionierung von hier ist Arbeit, da jetzt bitte Gedichte, ist es eigentlich nur eine bürgerliche Form mit einem anderen Inhalt. Also nur eine bürgerliche Form mit einem sozialistisch irgendwie akzeptableren Inhalt. Aber das ist ja auch sozusagen eine sehr, sehr verbreitete Zurechtkritik auch an Lenin, dass Lenins Vorstellung von Kunst und Ästhetik letztlich sehr bürgerlich ist, nur einfach gern einen anderen Inhalt hätte. Es gibt sozusagen, wie eben schon mal angedeutet, so ein Hin und Her zwischen Proletkult und ZK der Partei. Das spitzt sich schon Ende 1919 zu, und zwar weil der Proletkult immer weiter wächst. Ende 1919 und Anfang 1920 wächst der Proletkult auf 400.000 aktive Beteiligte an, was bedeutet, dass der größer ist, wie eben schon mal gesagt, als die Partei und dezentral organisiert, also sehr viel mehr unterschiedliche Formen ins Leben setzt als die Partei. Und damit wird der Proletkult zu einer grundlegenden Bedrohung für Lenin, auch deswegen, weil sein Erzfeind, und darauf komme ich noch zurück, Bogdanow, eben ganz zentral für den ist. Und so fängt Lenin im Verlauf von 1920 an, immer mehr Erlasse gegen den Proletkult zu initiieren. Also es gibt im Kommissariat für Aufklärung immer mehr Beschränkungen der Autonomie und Ende 1920 kommt es dann am 1. Dezember 1920 veröffentlicht Lenin einen Text in der Pravda, in der er dezidiert den Proletkult, nicht kritisiert, sondern wirklich so herabwirtschaftet und sagt, dass es eine konterrevolutionäre kleinbürgerliche Vereinigung ist, was sozusagen das immer wieder wiederholte Argument gegen alle Feinde des Leninismus zu der Zeit war, egal ob Anarchisten oder Proletkult. Und das führt sozusagen zum Ende des Proletkults in nicht zum unmittelbaren Auflösung des Proletkults, aber was Lenin erwirkt eben zwischen Oktober und Dezember 1920, ist zum einen die öffentliche Diskreditierung des Proletkults und zum anderen durch das ZK erzwingt er, dass die Autonomie des Proletkults als Abteilung innerhalb des Kommissariats für Aufklärung aufgelöst wird und damit eben die institutionelle Autonomie, die der Proletkult vorher hatte und der seine Dezentralität ermöglicht hat, aufgehoben wird. Und stattdessen werden eine ganze Reihe von zentralen Vereinigungen für Dichter, Künstler, Maler, Realisten von Lenin sozusagen mit initiiert, die sozusagen so als Deviation vom Proletkult, die Parteialternative dazu bilden. Also ne, das gute alte Vorurteil oder die gute alte Idee, dass Lenin das mit der Kunst immer noch so alles ganz schön gemacht hat und dann Stalin kam und alles ganz böse wurde, ist so mittelwahr. Lenin hatte ja auch eine sehr, sehr klare Vorstellung davon, was die Funktion der Kunst innerhalb der Revolutionierung sein sollte. Und es war eben eine untergeordnete, illustrative, repräsentative. Stalin hat das Ganze dann nur nochmal in Richtung von einem sozusagen einem Realismus, der eigentlich nicht mehr als ein Naturalismus des Staates war, verengt. Damit kurz zu Lou Merten, nur um vorzustellen, wer das ist, weil ich immer nicht, genau, man weiß immer nicht, ob Menschen das gelesen haben oder nicht. Lou Merten hat gelebt von 1879 bis 1970 in Berlin, ihr gesamtes Leben, und wurde im Selbststudium zur Kunsthistorikerin, Theoretikerin, Soziologin, Volkswirtschaftlerin und Anthropologin. Also so, genau. Sie war in ihrer Jugend sehr, sehr viel krank und konnte deswegen keine Schule besuchen, aber hat das in Heimarbeit aufgeholt und überholt. Sie publizierte ebenso als Schriftstellerin wie als feministische Journalistin für über 80 Magazine und trat sehr, sehr früh, also noch im 19. Jahrhundert, der SPD bei und schrieb Agitationsstücke schon in den 1910ern und arbeitete dann ab 1918 für die russische Nachrichtenagentur Rosta, die ab 1920 als zentrales Zeitschriftenorgan aller sowjetischen Publikationen antrat. Mertens publizistische Tätigkeit erstreckte sich von politischen Schriften über Kunstkritiken bis hin zu historischen Abhandlungen und schon 1914 erschien Die wirtschaftliche Lage der Künstler, also ihr erstes Buch. Vorher erschienen schon eine ganze Reihe von Stücken. 1923 erschien dann ihr vom russischen Staatsverlag in Auftrag gegebenes Hauptwerk mit dem Titel Wesen und Veränderung der Formen in Klammern und Künste, das mit seiner extrem heterodoxen Produktionsästhetik von bürgerlichen ebenso wie von kommunistischen Kreisen abgelehnt wurde. Und Merten blieb in Berlin, nach 45 in Ostberlin, und Zeit ihres Lebens in ihrer Position komplett marginalisiert. Also ne, während so jemand wie Benjamin ja erst in den frühen 30ern über Russland schreibt oder sozusagen sich systematischer damit auseinandersetzt, macht Merten das seit den 1980ern, aber dadurch, dass sie überhaupt gar keinen akademischen Rang hat und eine Frau ist, ist es so, dass ihre Schriften wirklich überhaupt gar keinen Anklang finden, sondern verrissen werden. Also gerade von so Leuten wie Wittfogel wird Merten wirklich so in der Luft zerrissen. Und nach 45 hat sie in der Bereichsbibliothek in, ich glaube, Berlin, nee, welcher, egal, also in der Berliner Bereichsbibliothek wird ihr sozusagen ein Job zugeschasst und dann werden ab den 70ern ihre Sachen wieder veröffentlicht. Aber genau, das ist eine sehr, sehr, sehr tragische, arbeitsames Leben, was die gute Frau geführt hat. In ihrem Text über den Proletkult, den sie bereits 1919 verfasst, schreibt Merten unter anderem, und ich zitiere Merten: Der Kapitalismus in seinem Maschinengöttersystem hat nicht nur durch die brutale Funktion der Teilarbeiten die Arbeit von ihrem Inhalt befreit. Indem er alles spezialisierte, hat er lauter Teilmenschen, lauter Typen, lauter Spezies geschaffen. Den lebendigen, alldurchpulsten Menschen, den in jeder Richtung an Leib und Seele rechtwinkligen Menschen hat er vernichtet, im Keim zerstört. Und an anderer Stelle, es ist alles Leben und es ist alles Kunst, wenn ihr das nur wollt. Das ist der Proletkult. Und so lasst uns Proletkult treiben, das heißt, lasst uns unerhört lebendig werden. Und das war das Zitat. Also ne, Merten beschreibt den Proletkult eben nicht so sehr als als Verlängerung von einer möglichen Parteiorthodoxie, sondern was sozusagen für sie wesentlich ist am Proletkult, und das kehrt eben bei Bogdan noch wieder, ist, dass das eine Lebensform ist, dass eben die Idee ist, dass Kunst als abgegrenzter Bereich der Gesellschaft nur eine minder bemittelte ästhetische Übergangsform von einem viel allgemeineren Formvermögen menschlicher Praxis ist und dass man eben in unterschiedliche Bereiche, also ne, zeitlich ebenso wie geografisch, gehen muss, um sich anzugucken, was die Formvermögen anderer Kulturen und anderer Zeiten waren, damit man die ästhetische Arbeit des Menschen aus der Kunst als bürgerlicher Hülle befreien kann. Und das ist sozusagen ihr zentrales Anliegen immer wieder. Damit kurz dazu, wer eigentlich Bogdanow ist. Alexander Alexandrowitsch Malinowski, mit bürgerlichem Namen, Bogdanow, war Mitbegründer und zentraler Theoretiker eben des Proletkults und lebte von 1873 bis 1928. Er war Ökonom, Philosoph, Mediziner, genauer Psychiater, Autor von Science-Fiction-Romanen, was wahrscheinlich sein bekanntestes Buch ist, Der rote Planet. Und nicht zuletzt war er bis in die 20er hinein Berufsrevolutionär. 1894 wurde er das erste Mal wegen politischer Aktivitäten verhaftet und exiliert, 1899 dann gleich wieder und schließlich 1905 nochmal. Er trat der Sozialistischen Partei schon 1899 bei und ab 1903 begannen Lenin und Bogdanow innerhalb der Partei zu paktieren. Und zwar eben in der berühmten Spaltung zwischen Bolschewiki und Menschewiki, wo sie auf derselben, also auf der bolschewistischen Seite waren. In den folgenden Jahren war er, genauso wie Lenin, Teil des Zentralkomitees der Partei und während der Revolution 1905 war er der Repräsentant der Arbeiterräte in St. Petersburg. Bereits zwischen 1904 und 1906 veröffentlichte Bogdanow den Dreibänder Empiriomunismus, in dem er die Theorien Ernst Machs und Richard Avenarius einsetzte, um eine marxistische Wissenschaftskritik zu formulieren oder richtiger, oder genauer, um eine genuin marxistische Wissenschaftlichkeit zu formulieren. Eine Art anti-idealistischen Monismus, also eine anti-idealistische Gesamtheit, eine Art sich selbst revidierender Abbildungstheorie, in der etwa solche Figuren wie Kants Ding an sich dadurch aufgelöst wurden, dass die Erkenntnis in ihrer Erfahrung der Natur einem mimetischen Verfahren folgt. Also eine Ganzheit statt einer Totalität, in der diese Ganzheit ganz radikal verzeitlicht ist. Also es gibt sozusagen bei dem keine Trennung zwischen der Erfahrung der Natur, also zwischen Mensch, Natur und Erfahrung der Natur, weil alle drei in einem mimetischen Verhältnis sich stetig verändern. Also es gibt eine Vorstellung von einer Ganzheit, die aber nie eine Totalität werden kann, weil sie sich als Erfahrung revidieren muss. Und das ist natürlich was dann im Proletkult wiederkehrt, wenn da eben nicht die Idee ist, dass man Kunst produziert, um sozusagen eine Ikone der Gegenwart zu schaffen, sondern Kunst produziert eben in einem sich selbst revidierenden ästhetischen Metabolismus. Also ne, es gibt so eine sehr große Beweglichkeit in der Theorie. In diesem Empiriomunismus Bänden von Bogdanow gibt es eine ganze Reihe von Begriffsverschiebungen gegenüber dem, was man was sozusagen so der Bildungsklang der Aufklärung ist, der einem in Westdeutschland, aber auch im ostdeutschen Bildungssystem als Gang der Vernunft demonstriert wird, also im Anschluss an Kant, Hegel und schließlich Marx. Und von denen will ich drei zentrale kurz nennen, um so ein bisschen zu verdeutlichen, was so die Eckpunkte davon sind. Maja Soboleva hat Bogdanows Verschiebung als die von einem funktionalen Verhältnis der Reihenfolge, also ne, so ein funktionales Verhältnis der Reihenfolge, wie zum Beispiel bei Lenin in Staat und Revolution, wo dann halt der Weg des Fortschritts in die Revolution führt. Und dagegen setzt eben Bogdanow das funktionale Verhältnis von Gleichzeitigem. Also das ist ein Bogdanow-Zitat. Und auch wieder, ne, es geht eben um eine andere Zeitlichkeit. Ne? Niemand bei Bogdanow kann es eben sozusagen eben nicht sowas wie die leninistische Figur geben, in der die Gegenwart für die Zukunft geopfert wird. Sondern diese Möglichkeit gibt es nicht, sondern es gibt eine Gleichzeitigkeit, die Vergangenheit und die Zukunft miteinander verändert. Also es gibt eine Präsenz. Erfahrung wird bei Bogdanow als Substitution diskutiert, als gleichzeitig physisches und psychisches Verhältnis. Es entsteht sowas wie eine soziokulturelle Vernunft. Und das Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft, um das es immer wieder geht, also gerade in der Frage von, ne, was kann eine Revolution sein, wird hierin von Bogdanow als Interferenz bezeichnet, also als einen Übergangsmaterialismus zwischen Individuum und Gesellschaft. Was Bogdanow entwirft, ist ein methodologischer Monismus, der gegenüber dem wissenschaftlichen Sozialismus bei Marx und Engels, aber vor allem bei Lenin, einen gänzlich verschobenen Realitätsbegriff anbietet. Realismus ist hier nicht, wie in Lenins Fall, Abbild, sondern schöpferischer Zusammenhang des Materialismus. Also es gibt keinen Positivismus sozusagen in Bogdanow. Also der deutsche Empiriokritizismus Marx und Avenarios dient Bogdanow zur Herstellung eines materialistischen Monismus, eines letztlich absoluten Produktivismus. Und darauf komme ich später nochmal kurz zurück. Die grundlegende Differenz zu Mach und Avenarius und zu deren Theorie der Urform, also gerade bei Mach, ist, dass bei Bogdanow dieses monistische System subjektabhängig gebildet wird. Also eine radikal dezentrale Erkenntnistheorie entworfen wird. Die Urformen sind nicht die, die sozusagen vorsubjektiv da sind und die das Subjekt finden muss, um die über es hinausreichende Wahrheit zu finden, sondern die Urformen sind subjektabhängig, das heißt, sie bestehen immer im Verhältnis zu dem Materialismus des jetzigen Lebens. Also die Urformen verschieben sich mit der Gegenwart. Jede Gegenwart hat Urformen, aber nicht jede Gegenwart hat dieselben Urformen. Und das ist das, was Merten auch argumentiert im Wesen und Veränderung der Formen und Künste, dass es sozusagen um die Selbstabschaffung der Kunst in Richtung einer, wie sie das nennt, klassenlosen Form voranzutreiben, ist es notwendig, sich an den Urformen zu orientieren. Aber diese Urformen sind eben nicht einfach vor- und frühgeschichtlich und irgendwas, sondern diese Urformen bestehen immer im konkreten Verhältnis von Gegenwart zu unterschiedlichen Vergangenheiten. Und in diesem Buch, Wesen und Erscheinung der Formen und Künste, ist es so, dass Merten wirklich sozusagen so aus ihrem, weiß ich nicht, Zimmer heraus, in dem sie geschrieben hat, wirklich so eine Menschheits- und Lebensgeschichte der ästhetischen Formen schreibt, die echt so von der Vor- und Frühgeschichte bis in die Gegenwart, also es ist ein komplett wahnsinniges Projekt auf eine Art, aber gleichzeitig eben auch nicht, also weil das sozusagen in seiner Wahnsinnigkeit die eigene Notwendigkeit und die Vertiefung dieser Notwendigkeit versucht nachzuweisen. Genau, also immer sowas wie eine unvollständige Universalgeschichte ist das, was da so angelegt wird. Genau, diese Dezentralisierung, die bei Bogdanow eben schon in dieser Subjektabhängigkeit des monistischen Systems angelegt wird, ist eben auch das, was beim Proletkult dann ganz entscheidend ist, weil dessen Dezentralisierung eben nicht nur gegenüber der Partei die zentrale Forderung war, also ne, in der Autonomie von der Partei, die sie immer wieder gefordert haben, sondern eben auch das Verständnis der Proletkulte als Sowjets. Also der Proletkulte als Sowjets, in dem zum Beispiel der Futurismus eben auch einer der Sowjets ist. Für Bogdanow ist die Herstellung der Revolution absolut notwendig, was auch ein Grund ist, warum Lenin in den frühen Jahren eben Bogdanows Nähe gesucht hat, weil dieser in der Arbeiterorganisierung viel tiefer verankert war als Lenin. Aber bei Bogdanow ist die Revolution eine alles umfassende politische Handlung, die letztlich das Hegelsche Subjekt, das auch bei Marx noch als idealistischer Kern ins Kapital importiert wurde und bei Lenin vollständig fraglos wird, selbst zum zentralen Gegenstand der Revolution macht. Also es ist nicht die Frage, ne, ob sozusagen der Arbeiter seinen Willen irgendwann erkennt und verwirklicht, sondern dieser Wille selbst wird zum Problem. Sozusagen, dass der Arbeiter zum Arbeiter gemacht wurde, bedeutet, dass man den Mensch aus dem Arbeiter befreien muss. Also ne, dass es sozusagen eine Befreiungsbewegung gibt, die wesentlich umfassender, sozusagen einen Materialismus, der die Subjektform selber nicht ausschließt. Einen Materialismus, der noch das Subjekt in seiner psychosozialen Konstitution betrifft. Also so, weiß ich nicht, neueres Beispiel, wobei das auch aus den 70ern wäre, sowas wie Deleuze und Guattaris Anti-Ödipus. Macht sowas Ähnliches, nur in Zeiten von Psychopharmaka. Auch hier zum Vergleich nochmal Merten. In ihrem 1921 publizierten Text Historisch-Materialistisches über Wesen und Veränderung der Künste, eine pragmatische Einleitung, die Einleitung, die mit 50 Seiten eher episch ausfällt, kritisiert sie ganz grundlegend die Herstellung von Differenz im Bewusstsein, und zwar als moderne Vereinzelung des Menschen, als dessen Kompartmentalisierung, also als eine Arbeitsteilung innerhalb der menschlichen Form. Und aus eben dieser Arbeitsteilung innerhalb der menschlichen Form sieht sie auch die Gattungsgrenzen der Kunst entspringen. Sie identifiziert die romantische Wendung auf das Geistige als Bewegung einer Verunmöglichung, als Entfremdung, als Automatisierung der menschlichen Sinne, als Verkümmerung der Gefühlskräfte. Also ne, die Romantik, die ja sonst auch gerne mal als revolutionäre Struktur gilt, wird bei Merten zum Problem von Kleinbürgerlichkeit. Also ne, gerade sowas so Frühromantik, so Schlegel und Novalis, wo ich jetzt sonst auch eher so die Vorstellung hätte mit hey, Hippies, schöner Anfang, ist bei Merten total negativ in der Diskussion, weil sie sagt, letztlich ist es eine totale Verkleinbürgerlichung von ästhetischem Vermögen, weil sich das eben nicht, weil es sozusagen nicht versucht, seine Gegenwart zu entgrenzen, sondern für diese Entgrenzung ständig die Antike aufruft. Also für diese Entgrenzung sich ständig einen historischen Anker holt und sich dadurch immer wieder reinstitutionalisiert. Und so gibt es bei Merten zum Beispiel eine längere Fußnote zu dem, was sie die Kunst der Wilden nennt. Also ne, damals gab es ja eine sehr, sehr breite Diskussion über Primitivismus. Angefangen bei sowas wie Karl Einsteins Negerplastik von 1915, wo es sozusagen eine sehr grundlegende Kritik von Kolonialismus und von Kunst als kolonialer Form gab. Und in dieser Fußnote schreibt Merten darüber, dass sie das Formvermögen der Menschen, die als Wilde bezeichnet werden, als wesentlich höher entwickelt ansieht als die des modernen Künstlers, weil dessen gleichzeitige Vereinzelung und Automatisierung der Wahrnehmung ihn auf unzumutbare Weise beschränkt und sozusagen seine Kunst eigentlich zu einer ständigen Wiederholung von Kunst macht und seine Sinnesorgane verkümmern lässt und die unterschiedlichen Fakultäten seines Vermögens von denen anderer eben isoliert. Und das ist was, wo sie sagt, eben ne, genau deswegen macht es total Sinn, sich die Kunst derer, die als Wilde bezeichnet werden, anzugucken, weil eben genau diese Verkümmerung gibt es nicht, sondern es gibt ein Verhältnis von Gemeinschaftlichkeit und Individualität, was ein Formvermögen hervorbringt, was viel differenzierter ist als dasjenige von Kunst als bürgerlicher Form. Gegen den Expressionismus und dessen ikonische Verehrung des Primitiven schreibt sie so, und das ist nochmal ein Zitat, wie eine gewisse Naivität in der Kunst unserer Zeit keine Einfachheit ist und nur eine neue Kunstpose, so ist das Ehrliche zurück zum Naturwollen auch nur ehrlich, wenn es revolutionär zu einem die Gesellschaft überwinden wollen führt, also letztlich in die Selbstabschaffung führt. So schließt sie an einer Stelle, Zitat, die Dichtung des Kapitalismus hat niemals anders ihre historische und monumentale, ihre dramatische Gestalt erhalten als in der Wissenschaft. Zitat Ende. Und so klagt sie nicht nur die Romantik, sondern vor allem auch Goethe und Schiller der Reformation an, da deren Hoffnung auf Versöhnung nicht die Differenz, die durch die Modernisierung hergestellt wurde, zum eigenen Ausgangspunkt nimmt und Form werden lässt, sondern dieser im antiken Ideal oder in der Autonomisierung dieser Differenz im Fall von Schiller zu entkommen versucht. Und es gibt wirklich in diesem Text so eine längere Passage, wo sie immer wieder so auf Goethe und Schiller einschlägt, was natürlich hier ortsspezifisch ganz schön ist. Hiergegen strebt Merten, ebenso wie Bogdanow, auf eine ästhetische Gesamtheit der Interferenzen, also auf einen modernen, materialistischen Antimodernismus. Und damit nochmal kurz zurück zu Bogdanow, weil jetzt habe ich so Lobgesang, Lobgesang, Lobgesang gemacht. Es gibt da jetzt leider auch schon größere Probleme bei Bogdanow. Die tauchen dann auf mit dem Buch, was auf Empiriomonismus folgt. Und zwar zwischen 1912 und 1917 erscheint Bogdanows Hauptwerk, also das, was er selber als sein Hauptwerk ansah. Und das hat den Titel Tektologie, eine Organisationslehre. Und diese Organisationslehre zieht die Konsequenzen daraus, dass innerhalb des Prozesses der Revolution und bei Bogdanow ganz konkret in der Praxis des Proletkults die Philosophie selbst, die im Empiriomonismus noch als Ausgangspunkt gedient hatte, also als unzureichende Bearbeitsform dieser Problematik deutlich wird. Also der Philosophie fehlt letztlich der Erfahrungsraum, den sie zu eröffnen ansetzt Und deren verkörperte Form ist eben das, was Bogdanow als Tektologie vertritt. Damit bewegt er sich wiederum analog zu Mertens Kritik der Künste, die eben letztlich, was ich eben schon mal sagte, auf klassenlose Formen, wie Merten sie nennt, nur in ihrer Selbstabschöpfung drängen kann. Also, ne, weil auch die Kunst als Form ihre eigene Erfüllung unterbindet, weil sie in der bürgerlichen Vereinzelung eingeschlossen bleibt. Noch der sonst ja so sozialistisch hochgelobte Realismus, gerade bei Lenin, ist, und das ist ein Zitat Merten, in seinem Besten historisch auch nur illustrativer Bedeutung. Zitat Ende. Bei der bürgerlichen Kunst handelt es sich mit Merten um eine erschöpfte Form. Das Lebendigwerden, das sie vom Proletkult erhofft, will ein grundlegend verändertes Leben. Und wo es also bei Lenin in Staat und Revolution, seiner programmatischen Schrift von 1917, um das Absterben des Staates geht, ist es bei Merten das Absterben der Kunst im Proletkult und bei Bogdanow die Philosophie, die vom Absterben betroffen ist. Bogdanow prognostiziert wirklich wörtlich das Ende der Philosophie. Und zwar damit einen dem Idealismus inhärenten Positivismus aufzuheben. Also ne, die Abschaffung, die bei Lenin die Abschaffung des Staates ist, in einem Sozialismus, der aber das moderne Subjekt realisieren soll und wo die Kunst halt eine Abbildfunktion hat, wird bei Merten und Bogdanow noch weiter getrieben, weil es bei Bogdanow die Philosophie selbst erwischt, die sich in ihrer Form nicht halten kann. Und bei Merten eben die Kunst. Also ne, dass die Kunst nur durch ihre Selbstauflösung überhaupt materialistisch werden kann, weil sie sich sonst mit ihrem Idealismus im Weg steht. Das ist alles recht konsequent durchdacht, führt aber, wenn es aufhört, als regulative Idee der Selbstabschaffung verfasst zu sein und anfängt, eine Ersatzwissenschaft zu intendieren, letztlich auf einen Positivismus auf erweiterter Stufenleiter. Bei Bogdanow heißt es dann auch Weltmethodologie und ist letztlich ein kybernetisches System, was beängstigenderweise der Grund ist, warum heute Typen wie Mackenzie Walk Bogdanow wieder ausgraben und den super finden, einfach wirklich wegen dieser Kybernetik, also wegen dem, wo ich sagen würde, dass das ist so the problem about it. Eben diese Tektologie, also das, was die Proto-Kybernetik bei Bogdanow ist, ist letztlich eine Systemtheorie der Verkörperung und deren Ausarbeitung in unterschiedliche medizinische Bereiche ist dann das, womit sich Bogdanow im späteren Leben wesentlich beschäftigt, nachdem Lenin es geschafft hat, den Proletkult komplett aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen. Der Grund, warum Bogdanow so früh starb, ist damit auch gleich mit zu benennen, nämlich der ist an einer Bluttransfusion gestorben, an, ich glaube, seiner 18., weil eine seiner tektologischen Annahmen war, dass die Revolution nur wirklich realisiert werden kann, wenn der Tod aufgehoben wird, was auch wiederum logisch erstmal nachvollziehbar ist, aber auch schwierige Folgen hat. Und das hat er versucht durch eine 100-prozentige also durch eine Bluterneuerung voranzutreiben. Und davon hat er 15 überlebt und die 16. hat ihn dann umgebracht, 1928. Gleichzeitig war er wesentlich mit Gasdev an NOT beteiligt. Also NOT ist das Akronym für die wissenschaftliche Organisation der Arbeit, ne, Ministerium, was in Russland Mitte der 20er eingerichtet wurde und aus dem Proletkult hervorging und was ebenfalls sehr problematisch war, weil da drin wirklich eben versucht wurde, wie man Arbeiter so hinstellen kann an den Maschinen, dass ihre Körper sich idealer den Maschinen zufügen. Also sozusagen das, was im Imperiummonismus noch eben umgekehrt war, nämlich zu sagen, es muss eine Verlebendigung der Arbeit geben und es muss eben eine Versinnlichung von allen Metabolismen geben, wird dann in der Tektologie zu so einer kompletten Systemtheorie, zu einem kybernetischen System erweitert. Leider ist dieser Tektologiekomplex auch das Einzige, weswegen dann Bogdanow in den 50ern in der Sowjetunion nochmal ausgegraben wurde. Vorher war er gleich zweifach verfemt, zum einen, weil er sich eben mit Lenin angelegt hat und zum anderen, weil Stalin jetzt natürlich dann auch so nicht so sein größter Fan war, weil seine Kulturrevolution anti-autoritär war, also Bogdanows, nicht Stalins. Es lässt sich daher schwerlich argumentieren, dass die Realisierung des Bogdanowschen Modells notwendig wesentlich sympathischer als Lenins roter Terror ausgefallen wäre. Also Lenin hat das ja selber roter Terror genannt. Also in Fragen der Organisierung der Gewalt einer Weltmethodologie etwa, die ja letztlich Lebensform als Arbeitsform versteht, und darin zwar antizentralistisch organisiert bleibt, was eben ganz zentral bei Bogdanov immer ist, aber antizentralistisch als metabolistische Totalität. Also mit anderen Worten, wo Lenin gegen Spießbürger schimpft, aber letztlich Spießbürger in die sozialistische Revolution führt und sich selbst damit, und das trifft sich ja mit den heutigen wissenschaftlichen Affirmationen des Leninismus bei zum Beispiel Slavoj Žižek oder Alain Badiou, die auch immer gerne gegen die Spießbürger schimpfen, aber gleichzeitig diese Form beibehalten, hat man bei Bogdanov einen kybernetischen Sozialismus das Problem, dass es in ihm zu einer Verabsolutierung der Technologie kommt, in der letztlich die Interferenzen seiner Frühschriften mit der Philosophie zusammen aufgehoben werden. Also die These wäre, hier nochmal im Verschieben, dass in Bogdanovs Frühschriften der Kern einer heute extrem produktiven ästhetischen Philosophie eines Sozialismus liegt, die sich etwa mit Mertens Lob des Proletkults und ihrem Begriff ästhetischer Form im Jenseits der arbeitsteiligen Vereinzelung der Kunst, eben dieses zu einer grundlegenden Kritik der Moderne, der immer noch in der Kunst, und zwar ja bis heute, so hochgelobten Moderne zusammenfügen lässt. Eine Kritik in der Kunst, der die Kunst ebenso wie die Wissenschaft als Formen des Kapitals, als Durchgangsformen einer metabolistischen Lebensform sichtbar werden lässt, die weit über sie hinausreichen und sie so ebenso über- wie unterschreiten. Also mit anderen Worten, im Proletkult wird die Kunst als Übergangsproblem sichtbar, als dasjenige Übergangsproblem, das sie auch heute noch ist. Und jetzt ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass ich schon sehr lange rede. Da käme jetzt noch mal ein Teil zu Bogdanov und Lenin. Soll ich aufhören oder weitermachen? Weitermachen? Weitermachen, okay. Das müsst ihr entscheiden. Weiter, okay. Weiter, dann fragen. Du wurdest überstimmt. Es ist halt alles sehr abstrakt. Wenn man wenig Kontakt zu dem Thema hat, kann man das schwer sinnlich fassen. Also ich zumindest. Vielleicht kann man das so ein bisschen einbinden. Ich glaube, das müsste ich wirklich, also das kann ich, also ich habe es jetzt versucht, im Durchgang immer mal so am Rande zu machen, und ich kann es gleich nochmal ausführlicher machen. Mir ging es nur erstmal darum überhaupt, also oder sozusagen, was für mich diese Grundverschiebung darstellt oder dargestellt hat, als ich mir das nochmal angeguckt habe, das Material, war, dass das eben eine total grundlegende Kritik der Moderne ist, die eben so weit geht, dass sie noch das Subjekt dieser Kritik selber betrifft. Und das hat sozusagen den Nachteil der Abstraktion, absolut, und bei Bogdanov ja dann in der Technologie auch ganz konkret. Ja. Abstraktion ist schon okay, aber die Thesen, die vorgestellt werden, sind ziemlich abgefahren und schwer nachzuvollziehen als ernsthafte Alternative. Und deswegen glaube ich wirklich, mir ein bisschen Wirklichkeit in dem Referierten überfreuen. Weil sonst kann man kaum dran anschließen und es kommt einem vor, okay, ich möchte jetzt nicht zu polemisch, so wie eine esoterische Theorieproduktion ein bisschen. Das ist eine esoterische Theorieproduktion, also okay, nicht meine, aber... Nee, also ich verstehe das schon, also gerade dieses mit dem, was sozusagen der Ausgangspunkt der These ist oder der Ausgangspunkt der Thesen, weswegen ich das sinnvoll finde, an die anzuschließen, an sowas wie Bogdanov und Merten, ist, dass die wirklich eine Ganzheitlichkeit, auch in dem Wort Ganzheitlichkeit, argumentieren, aber dass da drin eben das, was man als Esoterik bezeichnen könnte, polemisch, dass sozusagen sich darin die Frage stellt, naja, was steht denn der Esoterik gegenüber? Wissenschaft. Und warum genau finden wir Wissenschaft gut? Also was ist an Exoterik so, also mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, Esoterik ist super, sondern mir geht es darum, dass sozusagen in dieser Gegenüberstellung von Exoterik und Esoterik beide Teile Mist sind. Weil in dieser Gegenüberstellung die Exoterik wäre sozusagen die kapitale Vernunft. Also ne, wäre das, was mit Hegel und Marx der Weltgeist als Kapital oder als Weltgeist sich realisiert, das ist eine exoterische Vernunft, das ist ein exoterisches Denken. Dem besonders viel Positives abzugewinnen, stellt sich meines Erachtens in Anbetracht der Welt schwierig dar. Esoterik als dem gegenübergesetztes, ausgegrenztes Denken von Verbindungen jenseits kapitaler Vernunft ist als eben aus der Gegenwart ausgegrenztes, auch nicht besonders vielversprechend, weil es wirklich esoterisch ist, weil es ja sozusagen wirklich fantastisch ist, weil es wirklich gegen die Realität andenken bedeutet und weil es dadurch eben auch immer ein Angriff auf die eigene Zurechnungsfähigkeit ist. Also das, was mich daran interessiert, ist eben wirklich der Angriff auf die Subjektform. Und dieser Angriff auf die Subjektform, der eben analog läuft zu dem Angriff auf die Kunstform und dem Angriff auf die Wissenschaft, ist ein Angriff, also ist sozusagen eine Bewegung von Selbstabschaffung und ist ein Angriff auf die eigene Zurechnungsfähigkeit. Und deswegen habe ich sozusagen den negativen Teil von, also ne, die Tektologie von Bogdanov kurz angesprochen, weil wenn das keine regulative Idee ist, also sozusagen nicht immer nach der Grenze der Denkbarkeit sucht, sondern da so ein positives Gegenüber setzt, dann ist das, dann sozusagen fällt man, dann ist man einfach auf der anderen Seite angekommen, bei Esoterik. Sondern worum es geht bei Merten, ebenso wie bei Bogdanov, und da ließen sich halt so ganz viele andere noch anführen, Georges Bataille wäre ein Beispiel, eben wie gesagt, Deleuze und Guattari, ist, dass es immer wieder um diese Grenze geht. Also immer wieder um die Frage, wo stoßen Exoterik und Esoterik aneinander? Wo wird das moderne System der Vernunft angegriffen? Wo kommt es an seine Grenzen? Wo bricht es zusammen? Und was passiert an diesen Stellen des Zusammenbruchs? Und bei Lou Merten ist es eben so, dass die versucht, diesen Zusammenbruch dadurch herzustellen, dass die sich die Gegenwartskunst anguckt. Also die war zum Beispiel mit Hannah Höch und anderen Berliner Dadaisten total eng befreundet. Und die guckt sich eben diese Gegenwartskunst an im Horizont ihrer Vorgeschichte. Also ne, wenn sie über die Kunst der Primitiven schreibt oder über, was sind andere Beispiele, Renaissance-Tanz zum Beispiel, schreibt sie auch drüber, dann benutzt sie immer wieder unterschiedliche andere Kultur- und Zeitzusammenhänge, um die Gegenwart zu entgrenzen. Also um zu zeigen, dass in der Gegenwart Grenzen liegen, die historisch komplett anders verortet waren. Und dadurch eben die Gegenwart als vernünftigen Zusammenhang relativiert. Und das ist das, was sozusagen Bogdanov in seinem wesentlich abstrakteren Struktur genauso macht. Nur der macht das halt eben mit sowas wie Mach und Avenarius. Genau. Ich guck mal eben, wie das hier aussieht mit Lenin. Ich versuche das nochmal einmal an diesem Gegensatz, an dem Rausschmiss, an Bogdanovs Rausschmiss an der Partei zu umreißen. Und dann bin ich fertig. Also um klarzumachen, was dies als Verschiebung des Bewusstseins bedeutet, noch einmal zurück zum Streit zwischen Bogdanov und Lenin. 1907 begann die Spaltung zwischen Bogdanov und Lenin langsam Form anzunehmen, und zwar darin, dass Lenin ja zu denjenigen gehörte, die für eine Beteiligung an der bzw. für ein Engagement in der Duma waren, also für parlamentarische Politik, während Bogdanov für einen strikten Antiparlamentarismus warb. Also eben mit dem Argument einer Selbstherstellung der Realität, die eher auf die Arbeiterbildung ausgelegt sein müsste, als auf das Erlernen der Macht. Also schon damals war Bogdanovs Argument eben, wir müssen Arbeiteruniversitäten eröffnen, um die Erlebniswelt und Erfahrungen, die wir haben, zu verändern, statt in die Duma einzutreten und da zu lernen, wie die parlamentarische Macht funktioniert, die wir bekämpfen wollen und uns aber einfach nur deren Formen anzueignen. Also eine klassische Reform-Revolution-Diskussion. Maxim Gorki versuchte zu schlichten zwischen beiden. Es gibt auch so ganz viele tolle Fotos, wo die drei immer zusammen drauf sind und Gorki ist immer in der Mitte. Aber 1909 veröffentlichte Lenin dann seine Schrift Materialismus und Empiriokritizismus, eine Schrift, die eher für ihre Polemik als für ihre messerscharfe Argumentation bekannt ist. Und deren Veröffentlichung und Distribution, also die wurde in unglaublichen Auflagen publiziert und auch immer wieder nachgedruckt und umsonst verbreitet, den einzigen Zweck verfolgte, nämlich den Bogdanovismus auszutreiben. Also ne, das ist eine Schrift gegen Bogdanov. Was folgte, war Bogdanovs Entfernung aus dem Kader und eine Aufspaltung der Parteischulen. Also Bogdanow organisierte Arbeiteruniversitäten auf Capri 1909 und später in Bologna, also 1910 und 11, während Lenin ebenfalls Parteischulen führte, also zum Beispiel auch auf Capri. Die jedoch waren Kaderschulen und nicht Arbeiterschulen. Was mit dieser Schrift Lenins überhaupt erst hergestellt wurde, ist die Vorstellung des Marxismus als einer wahren Philosophie. Also des Marxismus als einer philosophischen Häresie. Also der Marxismus wurde zu einer philosophischen Orthodoxie. Vorher gab es den Anspruch des Marxismus nicht eine philosophische, eine konsistente Philosophie zu sein, weil das total nebensächlich für eine Arbeiterpraxis war. Aber mit dieser Schrift gegen Bogdanow behauptete Lenin, dass nur sozusagen die leninistische Philosophie die wahre marxistische Philosophie ist. Und das ist ja was man sozusagen heute als Theoriestreit innerhalb der Linken und zwischen Orthodoxen und Heterodoxen ja auch weiterhin hat, die Frage nach der wahren Philosophie. Naja, und was sich hier zwischen Bogdanow und Lenin spaltet in der Organisationsfrage, aber eben auch in derjenigen eines Ideologiebegriffs, dass bei Bogdanow die Ideologie in ihrer organisierenden Funktion ins Zentrum rückt. Also nicht eine Bewusstsein, als Bewusstseinsfrage verhandelt wird, sondern eher als Frage von der Verkörperung. Also Ideologie ist bei Bogdanow was Körperliches. Ideologie hat bei Bogdanow die Rolle eines organisatorischen Werkzeugs der Arbeiterklasse. Also das Sein bestimmt das Bewusstsein, ne? Das ist der berühmte Marx-Zitat, ist hier die Verpflichtung auf einen Materialismus der Gegenwärtigkeit. Daher auch Bogdanows Ablehnung an der parlamentarischen Beteiligung in der Duma, weil Bogdanow gegen Lenin argumentiert, dass das Erlernen von Politik in gewisser Weise eben eine Fehlkonditionierung der Bolschewiki bedeuten würde. Bogdanow ergänzt Marx so, wie Zinoviev Sokhor argumentiert hat, dadurch, dass die revolutionäre Praxis selbst als Arbeitskultur in den Blick gerät. Also ne, es gibt keine Politik als berufsrevolutionär, sondern die Arbeitskultur selbst ist politische Praxis. Was hier passiert, ist eben nicht die Agitation der Bauern als Arbeiter, was ja Lenins uneingeholter Agitationstrick war, eben übers Land zu reisen und den Bauern zu verklickern, dass sie eigentlich Arbeiter sind, also dass sie sich als Arbeiter projizieren müssen, um das revolutionäre Subjekt zu sein, sondern umgekehrt bei Bogdanow gibt es die Realisierung der Arbeiter als Bauern. Also ne, im Russischen, also und eben genau diese Idee, ne, davon zu sagen, naja, ihr seid Arbeiter, aber eigentlich seid ihr Bauern, weil eure Lebenserfahrung ist die, die immer noch total geprägt ist eben von einem Flächenstaat und eben von einer bäuerlichen Menschheitserfahrung. Und das ist was eben zum Beispiel im russischen Futurismus und im Proletkult auch wieder auftaucht, weil auch da sind viele der Formen, die genommen werden, um diese Proletkult-Kunst zu produzieren, Märchen, Weisen, eben, also sozusagen ganz viel Material, was eben aus der Volkskunst rauskommt, was zu einem Futurismus zusammengesetzt wird. Also nur der Futurismus, der so mit Kraft, Menschen und Sieg über die Sonne und all diesem möglichen Zeug ansetzt und der auch so aussieht, wie man sich das vorstellt, wenn man das Wort Futurismus hört und wozu ja auch Malevichs Schwarzes Quadrat gehört, was 1915 bei der futuristischen Oper Sieg über die Sonne Premiere hatte, setzt sich eigentlich aus Märchen zusammen. Weil eben die Idee ist, dass man sich alle Kultur, die man hat, also ne, die ganze Armut, die man so hat kulturell, nehmen muss und die neu sortieren muss und daraus Erfahrungen entstehen. Und das ist eben die Revolutionierung des Bewusstseins. Diese Idee, alles, was man hat, anzugucken und nochmal zu sortieren und auseinanderzureißen und nochmal zusammenzusetzen. Und das taucht auch bei Merten auf, zu sagen, das alleine ist Kunst. Es gibt keine freie Erfindung. Also nur das, was dann bei Roland Barth mit irgendwie Todesautos auftaucht, kann man in den 20ern sich auch bei irgendwie Bogdanow oder Merten angucken, die auch sagen so, hey, freie Eingebung ist eine Wahnvorstellung. Das Einzige, was Kunst ist, ist eine Umordnung und die Frage ist eben, was umgeordnet wird und warum und nach welchen Sinnlichkeiten da umgeordnet wird. die Gegenwart wird neu sortiert und das ist auch immer wieder die Forderung des Proletkults gegenüber der Partei, als sie eben in diesem Ministerium sind, dass halt gesagt wird, wir können nicht einfach die russische Kultur nehmen und wie Lenin sagt, die Arbeiter erstmal zu Bürgern werden lassen. Sondern wir müssen uns angucken, was davon knechtende Kultur ist und was davon noch für irgendwas zu gebrauchen ist. Wir müssen so eine Müllsortierung machen. Im Anschluss an Bogdanow könnte man also hier von so etwas wie einer negativen Identitätspolitik sprechen. Und das ist eben das, was diese Fragen für mich sehr, sehr stark zur Gegenwart verbindet. Und damit würde ich jetzt auch sozusagen aussetzen. Weil genau diese Diskussion um die negative Identitätspolitik eine ist, die man sowohl bei Leuten wie Kay Ahrens findet, also der für Metamute zum Beispiel einen Artikel über negative Identitätspolitik geschrieben hat, als auch bei solchen Magazinen wie Endnotes oder bei Schriften wie denen von so Leuten wie Marina Wischmidt, dass es darum geht, dass eben Identitätspolitik in der Gegenwart notwendig ist, weil es so einen Angriff des finanzialisierten Kapitalismus auf den Menschen gibt, aber dass Identitätspolitik niemals positiv sein kann, sondern immer von der Negativität der eigenen gesellschaftlichen Position ausgehen muss, weil sie nur so solidarisch mit anderen sein kann. Weil jede positive Identitätspolitik halt eine Abgrenzung bedeutet voneinander, während eben die negative Identitätspolitik genau die Interferenzen, die ja bei Bogdanow schon genannt sind, immer wieder neu in Bewegung setzt. Ende. Dann danke ich Kerstin ganz herzlich für ihren Vortrag. Bevor wir zur Diskussion übergehen, würde ich die Leute in Hamburg einfach rausschmeißen, weil wir uns gedacht haben, dass es eher wenig Sinn macht, halt irgendwie dann, dass die sich die Diskussion anhören, sich aber nicht beteiligen können. Das heißt, die sind jetzt aufgefordert dazu, selber in die Diskussion zu gehen in Hamburg. Ich will aber davor vielleicht noch so ein paar Ankündigungen machen, was sowohl für euch hier in Weimar als auch für die Leute in Hamburg interessant ist, weil ja heute quasi diese Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution ganz zielstrebig dazu hingeführt hat, sich auseinanderzusetzen, auch mit der Oktoberrevolution oder ihren Folgen, ihrem Verlauf, auch ihrem Vorlauf. Und zur Oktoberrevolution finden halt im Moment eigentlich mehrere Auseinandersetzungen statt, die auch darüber hinaus interessant sind. Nämlich in Leipzig findet gerade eine Veranstaltungsreihe von mehreren linken Gruppen statt. Vorwärts und nicht vergessen ist da der Titel zu Geschichte und Folgen und Rezeption der Oktoberrevolution. Da ist am nächsten Dienstag zum Beispiel ein Vortrag von Olaf Küstenmacher über Antisemitismus im Zuge der Oktoberrevolution. Und bei Radio Korax in Halle, wozu ich auch gehöre, wird diese Veranstaltungsreihe begleitet in einer Sendereihe, wo wir einmal in der Woche uns ausführlich auseinandersetzen mit verschiedenen Aspekten der Oktoberrevolution. Eine Reihe, die auch in Hamburg beim FSK übertragen wird. Und da wird es in 2 Wochen auch gehen um ästhetische Revolutionen in der Oktoberrevolution. Das heißt, da werden ähnliche Themen auch nochmal wieder auftauchen. Genau, das nur so als 2 kleine Hinweise. Ansonsten bekommen die Leute jetzt in Hamburg noch ein bisschen Ambient-Musik und wir können zur Diskussion übergehen.